1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer, dienstags. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, ihr könnt das Thema vorgeben, da müsst ihr wählen 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt, nee, der erste Anrufer heute Nacht, nee, was haben wir denn jetzt hier? Doch, die erste Anruferin, es ist eine, die heißt Anna und die ist 42. Hallo Anna. Ja, hallo. Hallo Anna, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich seit circa 8 Wochen Anrufe bekomme und immer sexuell belästigt werde. Und ich das anfangs irgendwie abgetan habe und gedacht habe, naja, so mehr belächelt auch, dann lege ich eben auf, wenn derjenige anruft. Ja. Und der aber mittlerweile einen Platz in meinem Leben eingenommen hat, dem wollte ich ihm nie einräumen. Du hast überhaupt keine Ahnung, wer das ist? Nein, absolut nicht. Wie oft am Tag ruft er an? Das ist unterschiedlich. Also am Wochenende mehrmals täglich, auch zu völlig verschiedenen Uhrzeiten. Also es kann morgens um 9 sein, es kann nachts um 5 oder um 3 sein. Mhm. Und ich habe auch nur das allererste Mal mit ihm gesprochen. Ach so, weil eben gedacht habe, naja gut, das fragt jeder wahrscheinlich automatisch, wer bist denn du, kenne ich dich überhaupt? Mhm. Und er nutzt aber die Gelegenheit, je länger ich das Telefonat mit ihm führe, nur um seine sexuellen Attacken loszulassen. Was hat er denn für sexuelle Attacken losgelassen? Was sagt ja, er denn da? Ich möchte dich sonst wo lecken und mhm. Er spricht mich aber auch immer mit Namen an, er ruft nur auf meinem Handy an. Immer mit Vornamen? Ja. Ach so, auf dem Handy ruft er an, nicht das Festnetz. Nein. Mhm. Er spricht dir mit dem Vornamen an und sagt sehr obszöne, pornografische Sachen. Ja. Du sagst, du hast dich nur einmal mit ihm unterhalten. Ja, ich habe mich nur einmal mit ihm unterhalten. Wie lange ungefähr? Oh, vielleicht 2 Minuten. Dann hat es mir schon gereicht, was dann kam. Dann habe ich aufgelegt. Ja. Seitdem habe ich immer aufgelegt. Ich bin noch einmal aus Versehen ans Telefon gegangen. Da war ich Autofahren, was man ja nicht soll. Er hat keine Nummernkennung. Nein, nee. Das ist unterdrückt. Gut, das heißt, du weißt ja nicht, wer es ist und bist dran gegangen. Hätte ja jemand anders sein können. Nee, ich dachte es eigentlich, es wäre mein Mann, weil mit dem hatte ich kurz vorher telefoniert und ich wollte einkaufen gehen. Ja. Dann dachte ich, er will noch irgendwas, was ich mitbringe, bin dran mit einem fröhlichen Ja und so, dann kam natürlich gleich wieder, ging es gleich wieder los. Sag, stellt er sich denn irgendwie vor oder fängt er sofort mit Schweinkram an? Nee, fängt sofort an. Sofort mit Sex. Und jetzt habe ich eine Fangschaltung mir machen lassen. Mhm. Und da gab es dann in diesem Antrag, in diesem Formular, stand dann drin, ob man dem Anrufer auch schon mal klargemacht hätte, dass man diese Anrufe, dass er die Anrufe unterlassen sollte. Und dachte ich, naja, vielleicht muss das rechtlich irgendwie sein. Mhm. Und habe dann beim letzten Telefonat, weil ich ja wusste, ich lasse die Fangschaltung jetzt machen, habe ich ihm ausdrücklich klargemacht, dass er mich in Ruhe lassen soll. Mhm. Also das war das zweite Mal, dass ich mit ihm überhaupt gesprochen habe. Und sagt er, ich lasse dich essen in Ruhe, wenn ich deine Brust angefasst habe. Ach, das ist ja krass. Und das macht mir jetzt richtig Angst. Da würde ich jetzt an der Stelle hin und her überlegen, ist es vielleicht doch irgendwie ein Bekannter? Wie kommt der an deine Handytelefon? Ja, ich überlege jetzt ständig. Am Anfang habe ich das so irgendwie so weggewischt und jetzt denke ich bei jedem Nachbarn drüber nach. Kann sein, aber wiederum, andererseits gibt man ja auch sehr oft die Telefonnummer, insofern auch die Handytelefonnummer raus und die kann sich dann irgendwie weiter verbreiten. Kann ja sein. Aber du stehst nicht in irgendeinem im Netz irgendwo oder in einem Telefonbuch stehst du nicht? Nein. Nee. Mhm. Ich meine, wenn das alles nichts bringt, kann man mit Fangschaltungen auch bei Handys benutzen? Ja. Das geht. Ja. Ja. Gut, das Ding läuft ja jetzt, dann werden die ja den bald haben, wer das ist. Das ist so jetzt eine Frage der Zeit. Ja. Ich hoffe, dass er jetzt die ganze Zeit dachte, ich hoffentlich habe ich meine Ruhe und jetzt denke ich, hoffentlich ruft er wenigstens noch einmal an. Ja. Wie wirst du dann vorgehen? Ja, also ich denke mal, der günstigste Fall wäre, das ist irgendein dummer Jungenstreich, ja. Mhm. Das wäre am angenehmsten für mich. Am unangenehmsten wäre es natürlich, wenn es irgendwo direkt aus der Nachbarschaft oder der Bekanntschaft kommt. Die Stimme, wirkt die denn jung oder eher älter? Also mindestens mal 10 Jahre jünger als ich, schätze ich einfach. Ah ja. Und das letzte Mal lief auch Musik, die ich eher im Jüngeren zuordne. Dann wirst du eine Anzeige machen, ne, wenn es dann, wenn man den ausfindig gemacht hat, diesen Anrufer? Es kommt drauf an, wer es ist. Ach so. Also ich würde jetzt nie jemandem was Böses tun wollen, der direkt um mich rum ist. Da würde ich sofort hingehen, ja. Ja, wenn das dann... sagen, was soll das? Ja. Wenn es eine wildfremde Person ist, dann wirst du anzeigen. Auf jeden Fall, ja. Aber du hast gerade einen interessanten Satz gesagt. Du wolltest das eigentlich ignorieren und jetzt hat diese Person eine Stelle in deinem Leben eingenommen, die verrückt ist irgendwo. Ja. Du denkst viel drüber nach, du beschäftigst dich damit, du hast Angst, immer wenn das Telefon klingelt. Ich überlege halt auch, wie ernst ist das, ja? Wie ernst ist das? Ist das nur irgendein Spaß oder? Ja, man würde ja auch darüber nachdenken, kennt er mich? Beobachtet er mich vielleicht sogar? Weiß der, wo ich hingehe und was ich mache und so weiter? Natürlich, ich denke auch wirklich bei Menschen, die ich einfach nur so im Vorbeigehen gegrüßt habe, könnte er das vielleicht sein? Ja. Also, jetzt muss man die Fangschaltung abwarten, wie das dann weiterläuft. Schlimmstenfalls kannst du deine Handynummer wechseln, das ist ja nicht so ein Problem. Ja, wäre schade, aber gut. Wäre schade, ja. Ist es eine Schuldennummer, oder wie? Ja. Ja. Das ist natürlich so das alte Lied, wenn man in irgendeiner Weise bedroht wird oder so, dass da viele Leute sagen, selbst wenn es gar nicht so augenscheinlich wirklich bedrohlich ist, aber man wird davon vereinnahmt, ne? Das ist schon. Man ist halt ständig am Nachdenken darüber. Ja. Vor allem, wer kann das sein? Und macht der das vielleicht wirklich wahr? Ich war vor kurzem spazieren. Ja. Und dann war in einiger Entfernung hinter mir ein Mann. Früher hätte ich immer gedacht, naja, noch ein Spaziergänger. Und jetzt habe ich gedacht, ist der das vielleicht? Ja, mir wurde es plötzlich ganz mulmig. Also so Gedanken habe ich normalerweise nie. Hat dir dieser Mann in diesem ersten Telefonat auch in irgendeiner Weise, war das bedrohlich, wie er das gesagt hat? Nein. Einfach nur lüstern, schäbig lüstern? Ja. Also er hat nicht keine Drohung ausgesprochen? Ja. Ja, hoffen wir, dass per Fangschaltung dieser Mensch dingfest gemacht wird und du deine Ruhe wiederfindest. Denn das ist nicht schön. Ja, und ich möchte jedem sagen, der sich da Späße erlaubt, also bitte sein lassen, denn das ist unangenehm für die Person. Ja, aber der Appell wird wenig nutzen, weil genau das will derjenige ja auch. Ne? Ja. Insofern ist das natürlich eine üble Sache. Ich hoffe, dass man den Typ findet und dass du wieder eine Ruhe hast, Anna. Das hoffe ich auch. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Thomas. Thomas ist 40. Hallo Thomas. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Um was geht's bei dir? Mal bei dir durchkommt. Bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Ja, aber leg los. Um was geht's? Ja, es geht darum, mein Vater ist gestorben vor ein paar Wochen. Und seitdem geht er mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Wie alt ist dein Vater geworden, Thomas? 63. 63? Noch kein Alter? Nee. Vor allem hat er sich gequält wie Wahnsinn. Also er ist nicht plötzlich verstorben? Nee. Was hat er für eine Erkrankung gehabt? Der hatte Blasenkrebs und Darmkrebs gehabt. Und dazu muss ich sagen, ich bin Scheidungskind mit meinem Bruder zusammen. Ja. Und meine Eltern haben sich bescheiden lassen. Da war ich so 5, 6 Jahre alt. Und hatte bis vor 6, 7 Jahren mit meinem Vater gar nichts zu tun. Bis vor 6, 7 Jahren? Ja. Und unsere Mutter hat halt immer mir und meinem Bruder erzählt, was für ein schlimmer Mann das war, dass er uns und sie immer nur geschlagen hätte, gesoffen hätte. Und war es halt der böse Mann, ne? Ja, und dann bin ich halt irgendwann mal auf die Idee gekommen, lass uns mal unseren Vater aufsuchen und mal gucken, was das für ein Kerl ist. War er damals schon erkrankt? Ja. Ja. Also du hast ihn quasi jetzt in der letzten Zeit dann nur ausschließlich kennengelernt, im Zustand seiner Erkrankung. Ja, also er war schon operiert gewesen und der Blasen- und Darmkrebs war aber verheilt. Er hat einen künstlichen Darmausgang gehabt und so. Und die letzten 1,5 Jahre hat er halt immer ziemlich um Schmerzen geklagt und so. Ja. War andauernd im Krankenhaus gewesen, wurde untersucht, es wurde nichts gefunden, hat Tabletten gekriegt ohne Ende. und konnte dann die letzten Wochen, Monate so gut wie gar nichts mehr essen und hat immer mehr abgenommen, weil es ihm halt weh tat. Ne? Und man konnte nicht herausbekommen, was die Ursache jetzt dann letztendlich war? Nee, hat keiner rausgekriegt. Waren das wieder neue Metastasen? Nee. Nein? Gar nicht, nee. Also weiß man gar nicht, an was er dann gestorben ist? Nee, weiß man bis jetzt nicht, nee. Und vor ein paar Wochen rief mich meine Halbschwester an. Da hat sie gekommen vor Schmerz und sie hat dann einen Notarzt gerufen und dann haben sie in dem Krankenhaus gefahren. Mhm. Ja, das war eine Woche vor seinem Geburtstag. Ja, und dann haben die den unter richtig starken Schmerzmitteln gesetzt. Mhm. Das ging dann so ein paar Tage gut und naja, er döste dann immer nur so, ne? Ja, ja. Vor sich her. Wir haben dann noch seinen Geburtstag da gefeiert. Was heißt feiern, ne? Ja, was heißt feiern? Also du warst ja schon öfter bei ihm, als es ihm so schlecht ging. Warst du auch dabei, als er dann verstorben ist? Ja. Ja. Wie war denn dein, wie hat sich denn dein Verhältnis in den letzten Jahren zu deinem Vater entwickelt? Immer besser. Immer besser? Immer besser. Das heißt, die Sichtweise deiner Mutter stimmte nicht unbedingt ausschließlich? Nee. Wir haben einen Arsch voll gekriegt, ja klar, wie jeder Jugendliche auch, der Mist gebaut hat, ne? Mhm. Er hat auch mal einen über den Durst getrunken, klar. Aber er war jetzt nicht das miese Arsch, was unsere Mutter uns immer erzählt hat. Hat er denn dein Vater versucht, bevor du es getan hast, mit dir früher Kontakt mal aufzunehmen? Also, er hat es oft versucht, aber es wurde immer irgendwie verhindert, ne? Von dir? Nee, von unserer Mutter. Ach so. Das konnte sie verhindern dann? Ja. Wie hat ihr es verhindert? Die waren getrennte Leute? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie die das irgendwie hingekriegt hat. Mhm. Das heißt, da gar nicht richtig klar war, an was er jetzt verstorben ist, habt ihr auch wahrscheinlich gar nicht so reden können, dass es dann zu Ende geht, nee, weil er nicht damit gerechnet hatte. Das ging alles so plötzlich. Wir haben uns angerufen nachts im Krankenhaus, wir müssen eine Not-OP machen, weil er sich trotz diesem Morphium, was er da gekriegt hat, gekrümmt hat vor Schmerz. Dann haben die den aufgeschnitten und eine Stunde später haben sie uns wieder angerufen und haben gesagt, wir haben sofort wieder zugemacht. Der wird sofort ins künstliche Koma gelegt und der hat noch 3 Tage zu leben und dann ist er tot. Ja, aber wenn man sofort wieder zumacht, dann muss man da irgendwas gesehen haben. Was hat man denn gesehen? Alles verfault gewesen, was an Restorganen da noch drin war. Und es war alles kaputt. Und trotz irgendwelchen angeblichen Untersuchungen hat man nichts gefunden. Was ich ja gar nicht glauben kann. Ja, ich kann es auch nicht glauben. Dass man das nicht vorher sieht, dass man das im Blut nicht sieht und bei irgendwelchen kernspintomographischen Untersuchungen oder weiß ich was. Das wundert mich ja so und das macht mich so wütend, weil... Du glaubst, dass dein Vater nicht richtig medizinisch versorgt wurde in den letzten Monaten? Ja, da bin ich mir eigentlich sicher. Mhm. Obwohl die Oberärztin und auch die Schwester von meinem Vater sagte, da konnte man nichts gegen machen, aber ich kann es nicht irgendwie glauben. Ne? Ja, also mir ist es auch rätselhaft, dass keine Diagnose gestellt wurde. Vielleicht hätte man wirklich nichts mehr unternehmen können, aber zumindest hättet ihr und vielleicht auch dein Vater dann gewusst, obwohl wahrscheinlich er schon geahnt hat, dass irgendwas sehr Schlimmes mit ihm vorgeht. Nee, gar nicht. Nee, hat er nicht. Weil wir haben noch seinen 60. Geburtstag, ne, haben wir noch in seinem im Krankenhaus da mit ihm verbracht. Na gut, das ist 2 Jahre her. Genau, ne? Ja. Wenn er dann die Tage rauskommt, dann gehen wir wieder Billard spielen, weil ich hatte im Februar Geburtstag, mein 40. Und trotz seiner Krankheit, weil er hatte ja so einen künstlichen Darmausgang auch. Ist er 63 oder 60 geworden? 63. 63. Mhm. Also du meinst gerade den 63. Geburtstag? Ja, ja. Ja. Mhm. Entschuldigung. Okay. Mhm. Und meinen 40. haben wir jetzt vor ein paar Wochen in der Kneipe gefeiert, haben Billard gespielt. Und das war so herzlich, so lustig, so super toll. Und ist so das Gefühl jetzt für dich da, dass du denkst, ich hätte eigentlich noch viel mehr mit ihm reden sollen, hätte ihm noch Dinge sagen müssen. Ja. Ist das so? Ja. Ja. Was wäre das Dringlichste für dich gewesen, was du ihm hättest noch sagen wollen? Alles. Da schwirrt so viel. Ich bin oft abends im Bett und spreche so zu ihm irgendwie. Das ist schrecklich, weil das jetzt so endgültig ist. Ja. Er hatte keine Chance, sich zu verabschieden. Ich und mein Bruder hatte keine Chance, sich zu verabschieden, weil das alles so plötzlich ging. Ne? Ja, aber was ich in dem, was du sagst, wiederum sehr, sehr schön finde, ist, dass ihr immerhin die letzten Jahre Kontakt hattet. Dass auch von dir da die Initiative ausgegangen ist und da ein Verhältnis wieder intakt gekommen ist. Ja, das auf alle Fälle. Vor allen Dingen, je öfter wir uns gesehen haben, wurde das immer herzlicher und irgendwie immer Und, ja, das, und das war ja für ihn auch ein großes Glück, das hat er ja dann so empfunden auch. Ja, da, ja, auf also, alle Fälle. Also, du hast noch eine Schwester? Eine Halbschwester, ja. Halbschwester. Und davon hatte die Mutter ihn auch ferngehalten? Nee, da nicht, nein. Ach so. Also es ging nur um dich? Nur halt von mir und meinem Bruder. Mhm. Ach so, die Halbschwester ist nicht die Tochter deiner Mutter? Nein. Ich klar. Also er hatte noch auch noch... Natürlich, ja, ich verstehe. Mhm, ja. Also ich glaube, dass das schon mal eine sehr, sehr schöne Sache war, dass ihr so viel dann doch noch einige Jahre habt miteinander verbringen können, habt Geburtstage gefeiert, habt Dinge unternommen und er hat seinen Sohn wieder gewonnen, wiedergefunden. Mhm. Dass natürlich dann der Schluss so traurig abgelaufen ist. Das zwei Söhne, mein Bruder ja auch. Ne? Achso, es gibt noch Söhne? Ja, also er hat zwei Söhne und eine Tochter. Achso. Und mein Bruder Marcel. Mhm. Und der Bruder hatte auch so lange keinen Kontakt? Genau, ja. Ja. Wir sind also sozusagen gleichzeitig gestoßen wieder. Habt ihr nicht dann doch recht großen Zorn auf eure Mutter? Ja, in der Beziehung schon, ja. Die hat euch das ja dann kaputt gemacht irgendwie damals. Ja. Wir hatten immer das böse Bild vom bösen Papa, ne? Darum war es auch irgendwie... Wie hat denn die Mutter reagiert, als er jetzt gestorben ist? Tja. Kann ich schlecht sagen. Sie war bei der Beerdigung nicht mit bei. Ja. Und, ja. Also nicht so sehr berührt davon? Nicht sehr, nein. Ich hab's nicht... Thomas, ich glaube, man kann in so einer Situation, denn das ist ja nur unabänderlich, wie es jetzt ist, sich nur so die Zeit Revue passieren lassen und dann schauen, was gut gelaufen ist und was richtig war. Und ich glaube, dass einem das schon dann auch einen guten Trost geben kann, wenn viele Dinge gut gelaufen sind. Ja, schon. Aber das stimmt, ja. Aber ich bin allein, ich habe keine Partnerin im Moment. Und bin jetzt auch seit ein paar Monaten arbeitslos geworden. Ich habe so viel Zeit zum Nachdenken und so, das frisst einen richtig auf innerlich. Glaube ich. Und das ist ja noch so frisch. So. Tagsüber geht's noch, da gehe ich mit meinem kleinen alten Hund noch ein bisschen Gassi. Mhm. Aber wenn ich so abends im Bett liege, dann ich muss ständig an meinen Vater denken. Was ich aber auch noch für sehr normal halte. Das ist ja nun mal so kurz her. Wenn du jetzt nicht immer an ihn denken würdest, wäre es ja fast schon merkwürdig, würde ich sagen. Es ist dein Vater, der gestorben ist. Und dann ist er auch noch unter sehr unglücklichen Umständen gestorben. Und ihr habt diese komplizierte Geschichte. Ja. Dass das natürlich lange nachwirkt, finde ich normal. Ich finde nur, dass man, wenn man dann so in so einem Leid ist und so einer Trauer ist, dass man sich auf keinen Fall niemals komplett in die Trauer zurückziehen darf. Sondern dass man versuchen muss, irgendwie mit Menschen darüber zu sprechen. Nun habe ich eigentlich keinen, außer den Einzelnen, den ich noch habe, ist mein Bruder. Ne? Ja. Gucken mal, ob eine Trauergruppe vielleicht in deiner Umgebung zu finden ist. Schon mal was von gehört? Nee, noch nicht, nee. Das sind einfach so, sind wie so... Ob das was für mich ist, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich kann mich schlecht öffnen, so Fremden gegenüber. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber es ist immer ein Versuch wert, wenn es einem schlecht geht. Wieder gehen kann man immer noch, weißt du? Ja gut, das stimmt. Ja. Also, das wäre eine Möglichkeit, wenn, damit du nicht zu sehr im Kreis sich drehst und nur mit dich mit dir beschäftigst. Guck mal im Internet, in deiner direkten Umgebung, ob du was findest. Ja, das wäre eine Möglichkeit mal. Thomas, dann wünsche ich dir viel Kraft und alles Gute für die nächste Zeit. Und versuch einfach mal auch die schönen Dinge gegen das Traurige zu stellen. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge Schönes, wie du es gerade angedeutet hast, die zwischen dir und deinem Vater noch passiert sind. Ja, schon, das stimmt, ja. Das hilft schon, das hilft. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, Domian, danke. Thomas, tschüss. So, meine Lieben, morgen heißt unser Thema, es gibt kein Zurück mehr. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die eine endgültige Entscheidung getroffen haben, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Also die habt ihr zum Beispiel euer Vermögen verzockt oder vielleicht verschenkt? Soll es ja geben, haben wir alles schon gehört. Habt ihr einen nahestehenden Menschen angezeigt oder einen Menschen denunziert, verpfiffen? Habt ihr euer Kind abgetrieben? Oder euch leichtfertig mit einer schlimmen Krankheit angesteckt? Oder habt ihr eure Horror-Ehe verlassen? alles Dinge, die endgültig sind, wo man sagt, es gibt kein Zurück mehr. Wenn ihr so durch euer Leben schaut und gab es mal Situationen, von denen ihr da sagt, jetzt ist Schluss dafür, es gibt kein Zurück mehr. Das kann man nicht mehr rückgängig machen, das ist jetzt so, wie es ist. Auch wenn es vielleicht sehr schlimm und sehr traurig ist. Oder vielleicht seid ihr gerade in einer solchen Situation. Wenn ihr gerne morgen mit mir darüber sprechen wollt, mailt rund um die Uhr domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an zu unserem Thema Es gibt kein Zurück mehr. Die Sendung beginnt natürlich wieder wie immer um 1 Uhr. Heute freie Themennacht 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, sage ich zu Sabine. Und die ist 42. Hallo Sabine. Hallo Domian. Sabine, was ist dein Thema? Ja, also es geht um meinen Sohn. Ja. Der ist 16. Mhm. Der ist, der zieht sich immer mehr in sich zurück. Der ist nur noch in seinem Zimmer. Keine Kontakte nach außen, außer seinem Internet mit dem World of Warcraft-Spiel. Er geht nicht mehr zur Schule. Ganz aktuell hat er angefangen, sich zu ritzen. Er geht gar nicht mehr zur Schule? Er geht gar nicht mehr zur Schule. Er sagt, es geht ihm schlecht. Ja. Und er kann nicht. Und ich weiß aber, dass er seit er in die Realschule geht, da auch immer gemobbt wurde und ist eigentlich immer, aber er hat das nie gesagt. Er hat immer nur, ja. Er hat immer gesagt, es ist nichts. Und seit wann geht er jetzt gar nicht mehr zur Schule? Gar nicht mehr eigentlich, seit nach den Weihnachtsferien, kann man sagen. So lange schon? Mhm. Was sagt denn die Schule? Ja, ich bin mit dem Rektor von der Schule in Kontakt, mhm. Und bin beim schulpsychologischen Dienst gewesen, mhm. auch mit Mike, aber der sagt überhaupt nicht, was sein Problem ist. Er redet mit mir gar nicht. Du stehst vor einem Rätsel. Ja. Der Junge sitzt in seinem Zimmer, macht irgendwelche Videospiele. Mhm. Und hat keine Freunde, Freundin, gar nichts. Also er hat wohl zwei Mädchen, mit denen er schreibt. Mhm. Aber er sagt, wie gesagt, mir gegenüber da so gar nichts. Bist du eigentlich alleinerziehend? Ja, seit letztes Jahr im Sommer. Und ja, da müsste ich jetzt noch ein bisschen ausholen. Lass mich mal anfangen. Seit letztes Jahr im Sommer. Mhm. Wann fing das denn ungefähr an bei ihm? Ja, das fing, dass er schon immer wieder mir sagte, er kann nicht zur Schule gehen und es geht ihm nicht gut. Das war schon so, als mein Mann noch hier war. Mhm. Und also Mike ist nicht der leibliche Sohn von meinem Mann. Mhm. Mhm. Wir haben uns kennengelernt, da war Mike anderthalb. Hatten die beiden denn ein enges Verhältnis, dein Partner und er? Also es war alles in Ordnung, bis wir noch einen gemeinsamen Sohn bekommen haben. Mhm. Da war Mike 6. Mein Mann hat den Mike aber mit 3 Jahren adoptiert. Mhm. Und von da an ging es aber eigentlich irgendwie immer schlechter. Weil er eifersüchtig war? Nee, weil irgendwie unbewussterweise wohl für meinen Mann dann nur noch der Kleine. Ach so, weil es sein eigener Junge war? Ja, das hat er zwar nie gesagt, aber er ist sehr gefühlskalt, mein Mann. Mhm. Und hat also wirklich dem Mike auch immer gesagt, hier, weiß ich nicht, alles war Mike schuld. Und kam abends von der Arbeit nach Hause, hat den Kleinen überschwänglich begrüßt. Und bei Mike ist er noch nicht mal ins Zimmer gegangen. Mhm. Und so ging das über Jahre dann? So ging das dann über Jahre. Ich habe das dann auch irgendwann nicht mehr ertragen. Das war mit ein Grund, warum wir uns getrennt haben, weil sowieso immer hier so eine kalte Atmosphäre war. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Warum hast du dich nicht früher von ihm getrennt? Ich weiß es nicht. Ich habe immer versucht, an der Ehe festzuhalten und immer gesagt, ja, weil mein Mann ist auch nicht sehr liebevoll aufgewachsen. Der ist halt so. Und machst du dir jetzt Vorwürfe, dass du nicht früher gegangen bist? Ja, und heute war halt ganz aktuell die Situation, dass ich wieder mal versucht habe, mit Mike ein Gespräch zu führen, weil ich gesehen habe, dass er sich also erneut geritzt hat. Er ritzt sich in die Unterarme? Er ritzt sich jetzt. Mit Rasierklingen, oder? Ich weiß nicht womit, ich habe es noch nicht gesehen. Aber du siehst, dass er da Narben hat und dass es geblutet hat. Also es war jetzt zweimal vor 14 Tagen oder so und jetzt heute frisch habe ich wieder was gesehen und wollte mit ihm halt nochmal reden und da hat er zu mir gesagt, also lass mich in Ruhe, ich habe nichts und lass mich einfach und ich hasse dich und am Wochenende ziehe ich zum Papa. Ach, wie, zu seinem leiblichen Vater? Oder nein, den kennt er gar nicht. Achso, zu deinem Ex, der ihn gar nicht so gut behandelt hat. Ja, genau. Und hältst du das für möglich, dass er das tut? Nein, nee. Aber ich habe ihn gefragt, ob er das möchte und ob ich den Papa anrufen soll. Mhm. Und hat er gesagt, ja, weil ich gehe ihm ja nur noch auf die Nerven, weil ich ja immer nur will, dass, weil ich ja immer sage, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr zugucken, wie du hier eingehst und ich möchte, dass wir Hilfe holen. Ja. Und er sagt, er braucht keine, er geht mit mir zu keinem Psychologen, ich kriege ihn da einfach nicht zu. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und er hat dann gesagt, also er würde den nicht nehmen, soll ich ihm einen schönen Gruß bestellen. Er könnte kommen, wenn er wieder normal wäre. Ach du je. Und ich soll ihn in die Klapse bringen. Ach du Gott, oh Gott. Ja, und ein paar Minuten später hat er dann aufgelegt. Ein paar Minuten später hat er dann geklingelt. Ich wusste nicht, dass er kommt, weil er hatte ja vorher einfach aufgelegt. Mhm. Und dann rannte er nur noch bei Mike ins Zimmer, brüllt ihn an. Er sollte doch jetzt endlich mal wieder auf den Teppich kommen. Guckte auf den Arm, packte ihn so an den Haaren und sagte, wenn ich das nochmal sehe, kriegst du eine Tracht Prügel und du gehörst in die Klapse. Und, ach du Gott, was für ein grauenhafter Zwischenfall. Ja, ganz schlimm. Wo man natürlich jetzt noch mehr bei dem Jungen kaputt gemacht hat. Als seitdem redet Mike kein Wort mehr, hat geweint, fing an zu zittern. Mhm. Und Gott, wie dramatisch. Ja. Wie dramatisch. Was ist denn eigentlich mit dem anderen Kind? Ist das, lebt das bei dir? Ja. Ja, ja, auch. Und der ist total anders. An den würde, der ist halt nicht so in sich verschlossen. Der ist ganz offen. Der ist. So, jetzt hast du mit dem schulpsychologischen Dienst auch gesprochen. Was raten, das sind ja nur Fachleute, was raten die dir, was du tun sollst mit dem Jungen? Ja, die kommen eigentlich auch nicht weiter, weil Mike ist dann zwar ein paar Mal da gewesen, aber er öffnet sich da auch nicht und sagt da auch nicht, was wirklich ist. Ich frage jetzt mal was. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich frage es einfach mal. Besteht denn die Möglichkeit in einem solchen Fall, ich sage jetzt mal aus der Sorge heraus, dass der Junge sich vielleicht auch was antun könnte, dass er zwangseingewiesen wird in eine Psychiatrie? Das ist jetzt die Frage, weil ich meine, es tut einem natürlich in der Seele weh zu sehen, wie das Kind vor den eigenen Augen kaputt geht. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, wie er jetzt zum Beispiel auch vorhin so völlig am Ende war und nur noch weint, er liegt seitdem im Bett. Ja, furchtbar nach diesem sagt Vorfall. Nichts, ja. Und ich habe dann in meiner Not vorhin bei der Jugendpsychiatrie in Viersen angerufen, weil die vom psychologischen Dienst mir auch gesagt haben, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, soll ich da anrufen, weil ich eben freiwillig den Mike nirgends hinbekomme. Ja, was haben die gesagt? Und die haben zu mir gesagt, ich würde morgen früh um 9:30 einen Notfalltermin bekommen, aber dazu müsste ich natürlich auch den Mike dazu bringen, dass er mitkommt. Ja, natürlich. Ja, das ist natürlich ein komischer Vorschlag. Wenn er nicht mitkommen will, dann... Wenn ich das nicht schaffe, soll ich anrufen und dann gucken wir mal, was wir machen. Aber es würde mir natürlich auch das Herz zerreißen, den wirklich da zwangseinweisen lassen zu müssen. Auf der anderen Seite sehe ich im Moment überhaupt keinen Weg daraus. Ja, vielleicht ist es wirklich, wenn es auch dann am Anfang nochmal ganz schlimm für ihn ist, aber das Beste für ihn... Stell dir mal vor, was für Vorwürfe du dir machen würdest, wenn er sich in der Tat was antäte. Ja. Und jetzt mit dem Ritzen da ganz neu, das ist schon beängstigend. Pass auf, da möchte ich jetzt, ich bin ja auch Laie, ich kann dir da jetzt auch nicht richtig sagen, was man da macht. So von meinem Laiengefühl her würde ich da auch zu tendieren, also ja, dann ja, ihn zwangseinweisen zu lassen, um erstmal ihn etwas ruhig zu stellen vielleicht und auch, dass er in gute therapeutische Hände kommt, würde ich so als Laie sagen. Aber das ist nur eine meine private Laienmeinung. Mhm. Ich möchte, dass meine Psychologin, die das Gespräch mitgehört hat, dich jetzt da eingehend noch von ihrer psychologischen Warte aus berät, was zu tun ist, wie du dich jetzt auch vielleicht heute Nacht und morgen früh verhalten sollst. Mhm. Ich vermute mal, dass du auch Angst vor der Nacht hast, Angst vor morgen früh und ne, wie du dich dann verhalten sollst und so weiter. Mhm. Ja, okay, klar. Das machen wir so, Sabine. Dann wird, meine Psychologin heißt auch Sabine, ach so. Die wird dich dann gleich zurückrufen, dann könnt ihr in Ruhe beraten, was nötig ist und was richtig ist. Ja, wünsche, dann, okay. Ich wünsche dann wirklich alles Gute und dass dann doch irgendwie eine Linie gefunden wird und muss nochmal sagen, dass ich wirklich empört bin über das Verhalten von deinem Mann. Ja, und er hat dann hinterher nochmal angerufen und gesagt, also wenn ich ihm jetzt nicht in den Rücken gefallen wäre, also er wollte halt den Computer einfach abklemmen, damit wäre das Problem ja dann erstmal weg, weil er ja nur noch am PC sitzt und wollte dann das Handy haben. Da habe ich gesagt, lass ihm das Handy. Daraufhin schmiss er ihm das dann entgegen und sagte, ja, dann guckt, wie er alleine klarkommt. Ich hätte das jetzt gelöst, aber du bist mir jetzt in den Rücken gefallen. Ja, aber somit, und das ist, war alles, also, somit ist doch für dich dann definitiv klar, mit wem du in der nächsten Zeit keinen Kontakt mehr haben wirst, ne? Ja, ich habe halt immer versucht nach der Trennung, dass die Kinder den Kontakt zum Vater behalten. Hm. Ja, aber das ist ja nun absolut kaputt zwischen ihm und dem 16-Jährigen, zwischen Mike. Ja. So verantwortungslos darf sich kein Erwachsener verhalten. Ich kann das auch nicht verstehen. Er sagt, solange wie er, das ist Kindergartenverhalten. Er kann doch nicht sagen, wenn der Junge jetzt so reagiert, dann reagiere ich genauso. Das ist doch, er ist doch erwachsen. Ja, definitiv, ja. Und ich komme einfach keinen Schritt weiter. Sabine, jetzt werden wir dich zurückrufen. Ja. Du legst auf und wartest auf den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ciao. Herzlich willkommen, Steffi, 21. Hallo, Steffi. Hallo. Hallo, Steffi. So. Es geht um meinen, ja. Wir reden jetzt hierbei. Ex-Freund. Ja. Und wir waren halt 3 Jahre zusammen. Mhm. Und dann hat er Schluss gemacht, weil ich schwanger geworden bin. Ach. Guck an, der nette junge Mann macht dich schwanger und geht. Ja. Er hat gesagt, er geht, weil du schwanger bist? Ja. Weil er keinen Bock auf ein Kind hat? Ja, genau, weil er ist halt am Studieren und... Wie kam es denn zu der Schwangerschaft? Also, das kann ich mir bis heute nicht beantworten. Also, wir haben eigentlich immer aufgepasst und alles und... Was heißt aufgepasst? Ja, wir haben halt verhütet mit einem Kondom und... Immer mit Kondom? Ja. Immer? Und immer. Immer mit Kondom. Und der war auch immer ziemlich halt vorsichtig und mir haben die Ärzte auch damals gesagt, dass es bei mir nicht so einfach ist, überhaupt irgendwann mal ein Kind zu bekommen. Weil ich mich ja natürlich auch untersucht habe und alles, Grunduntersuchung, und dabei haben die das wohl festgestellt. Hast du denn auch die Pille auch noch genommen? Nein. Nee. Also die Verhütung lief über das Kondom. Genau. Nur kann ein Kondom abrutschen, platzen, man kennt die ganzen Geschichten. Ist alles nicht passiert? Nein, ist alles nicht passiert. Wie bist du denn schwanger geworden? Ich weiß es nicht. Vielleicht, keine Ahnung, ist diese sogenannten Liebestropfen. Ist dann auch schon mal vorgekommen. Ja, klar. Ja, das kann schon irgendwie dann schon passieren. Ne? Ist das Kind schon da? Nein. Nee, in welchem Monat bist du? Gar kein mehr. Du hast abgetrieben? Ja. Erzähl mal, weil er das unbedingt wollte oder weil du es dann auch wolltest? Also das war so gewesen, wo ich gemerkt habe, dass ich überhaupt schwanger bin, habe ich ihm, ich wusste nicht, ob ich ihm das, ja, natürlich habe ich ihm das sofort gesagt. Mhm. Aber du hattest Angst? Ja, natürlich, weil ich wusste ganz genau, er hat zwar immer gesagt, später ein Kind haben und so, aber jetzt noch nicht, jetzt will er erstmal sein Studium. Ich meine, das ist ja auch gar kein falscher Weg, den er gehen möchte oder... halt erstmal alles fertig machen und wenn man sich dann was aufgebaut hat, dass man dann Kinder in die Welt setzt und ist ja auch überhaupt kein verkehrter Weg. Nö, aber es geht natürlich auch irgendwie immer anders. Eben, und seine Familie ganz schlimm, und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich schwanger bin, dann hat er zu mir gesagt, ja pass auf, dann machen wir das so, brauchst jetzt gar keine Panik zu machen und so, wir machen sofort einen Termin in Dortmund zur Abtreibung, und dann stand sie erstmal da und war erstmal uff. Ja, dann war ich auch sofort beim Frauenarzt gewesen, weil ich habe das durch einen Test erfahren. Ja. Und dann hat man auch schon was gesehen und das war dann ganz schlimm. Und dann habe ich auch dann eine Woche darauf schon den Mutterpass bekommen und dann wusste ich nicht, was ich jetzt machen sollte. Bekomme ich das jetzt? Mhm. Oder dann war ich halt zum Beratungsgespräch für das Kind. Dann ging es mir eigentlich gut. Dann wusste ich einigermaßen, ja, jetzt kriegst du es. Und also du warst dann schon zwischendurch so da, ja, so weit, dass du sagtest, ich will es. Ja, klar. Mhm. Sicher. Mhm. Und dann wiederum, dann kamen wieder die Zweifel, na toll, du weißt von vornherein, du stehst alleine da, das ist doch scheiße schon von vornherein. Hat er dich denn unter Druck auch gesetzt, nach dem Motto, wie hat er das formuliert? Ja, er hat zu mir gesagt, habe ich ihm das gesagt, weil ich echt Angst hatte, ihm das persönlich zu sagen, dass ich das doch bekommen möchte. Ich habe ihm gesagt, pass auf, ich werde es nicht wegmachen lassen und ich werde es alleine hinbekommen. Und was hat er da geantwortet? Der ist total ausgerastet, dass du kannst doch nicht einfach über mein Leben hinweg entscheiden und das ist auch mein Kind. Und dann hat er mir vorgeworfen, möchtest du, dass dein Kind später ein Pennerkind wird? Ich sag, warum das denn? Ja, du bist doch auch ohne Vater aufgewachsen. Ich sage, ich bin doch kein Pennerkind. Ich habe meine Ausbildung, finde, er geht zwar studieren. Was sind das für komische Argumente? Hättest du gesagt, willst du, dass dein Kind tot ist? Bitte? Ich sag, du hättest ihm antworten können, ja, was ist das für ein Argument? Willst du, dass dein Kind tot ist? Ja. Ne, das dafür hat er plädiert. Das war, also, ich weiß nicht. Die Zeit, die war ganz schlimm. Das so, war alles dann gab es Weihnachten und... Dann gab es diesen Ausraster am Telefon. Wie viele Wochen zwischen diesem Ausraster am Telefon bis zur Abtreibung sind dann noch vergangen? Ungefähr 4 Wochen. Noch 4 Wochen. Habt ihr denn innerhalb dieser 4 Wochen noch oft miteinander gesprochen? Wo ich ihm gesagt habe, am Telefon, also das war so, wir hatten uns am Wochenende, darauf das Wochenende getroffen gehabt. Mhm. Und ich habe mir eigentlich, war ich mir sicher, okay, das ist falsch, was du machst. Und dann haben wir uns unterhalten und dann sagt er, weißt du was, wir fahren am Montag nach Dortmund und dann machen wir das. Und ja, und irgendwie sonntags abends habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich kann das nicht. Das habe ich nicht verstanden. Also einmal hast du telefoniert und hast gesagt, ich will es. Und dann eine Woche später hat er dich wieder umgestimmt oder wie? Ja, ich weiß nicht, was mit mir los war. Aber immerhin waren ja noch 4 Wochen dazwischen. Ja. War das ein ständiges Hin und Her in diesen 4 Wochen? Ja, ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Einmal ja, einmal nein, einmal ja, einmal nein. Und er blieb eisenhart bei seiner Auffassung. Ja. Hat er dir auch gesagt, wenn du das Kind kriegst, dann verlasse ich dich? Ja, natürlich. Das hat er so klar gesagt? Ja, klar. Und dich dann immer mehr unter Druck gesetzt? Selbst seine Mutter hat zu mir gesagt, weil die stammen halt aus dem Russischen. Wo stand die? Mal so. Also der ist in Kasachstan geboren. Ach so. Mhm. Aber der lebt halt schon viele Jahre hier in Deutschland. Kann auch perfekt Deutsch und alles, nur seine Eltern haben da so ein bisschen andere Ansichten. Ja. So, dann hast du abgetrieben. Genau. Aber nun mittlerweile ist er dennoch dein Ex-Freund und nicht dein Freund. Warum, warum die Trennung? Ja, weil er was heißt Ex-Freund? Also es ist ja nicht so, als ob wir gar keinen Kontakt mehr hätten. Und das ist ja auch mein Problem im Moment. Also irgendwie im Januar, Ende Januar, Anfang Februar haben wir uns wieder angefangen zu treffen. Ja. Das ist alles im Dezember passiert letztes Jahr. Ja. Haben wir uns wieder angefangen zu treffen und ja, dann hat es auch nicht wirklich lange gedauert, bis wir den ersten Sex wieder miteinander hatten. Mhm. Und wie stehst du denn zu dieser Abtreibung? Also mittlerweile komme ich eigentlich ganz gut damit klar. Mhm. Natürlich habe ich es noch nicht ganz vergessen und ein bisschen dran zu knacken habe ich auch noch. Weißt du, abgesehen davon, wie du jetzt dich danach fühlst, finde ich es unglaublich, was der mit dir gemacht hat. Ja, ist es auch. Dass der dich so unter Druck gesetzt hat. Ja, nicht nur auch seine ganze Familie. Die Mutter hat zu mir gesagt, wo sie gehört hat, dass ich schwanger bin. Ach, Steffi, ist nicht so schlimm. Ich habe auch schon einige Male in ihrer Jugend oder was weiß ich, Kinder wegmachen lassen und ich lebe auch noch. Was sagen denn deine? Mit dem schlechten Gewissen, dass man da kein schlechtes Gewissen hat. Was sagt denn deine Familie dazu? Ich habe das meiner Mutter erst gar nicht erzählt, dass ich das wegmachen lassen habe. Aber die weiß es bis heute nicht? Doch, sie weiß, ich habe sie mittlerweile erzählt, aber und sie hat sich so gefreut, die hat schon Sachen gekauft und ich habe ihr gesagt, nein, mach das noch nicht, und weil ich mir einfach so unsicher war und wie gesagt, weil die hat sich halt immer gefreut von meinem Bruder. Achso, die wusste schon, ich habe es gerade missverstanden, die wusste schon, dass du schwanger warst, aber du hast es dann lange hinausgezögert, bis du ihr gesagt hast, dass du es hast abtreiben lassen. Ich habe ihr erst gesagt, dass ich es verloren habe. Ach so. Weil ich es ihr nicht erzählen konnte, weil sie hat sich so gefreut und ich wusste nicht, wie sie reagiert. So, jetzt ist die Frage, jetzt bist du schon wieder mit dem rummachen. Ja. Ne, wollen wir es mal ganz trivial sagen. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Selten. Komisch, ich verstehe das nicht. Der hat dir doch nun einen sehr großen Schmerz und eine sehr große Demütigung zugefügt. Ja, ich verstehe es selber nicht. Deswegen, ich weiß es nicht. Und es ist ja nicht so, dass wir nur rummachen. Stell dir mal vor, du würdest jetzt wieder schwanger, auf dubiose Weise wie vorher auch schon. Dann geht das gleiche Spielchen wieder los. Ja. Und du würdest es wieder machen und würdest dann vielleicht wieder mit ihm dich einlassen wollen. Ich weiß nicht, bei uns ist das irgendwie... Ich kann das nicht beschreiben. Das ist ja bei uns nicht so, dass wir nur jetzt Sex haben. Der kommt ja auch so vorbei oder der ruft mich fast jeden Tag an. Ja, aber auch das, Steffi, um den Sex geht es jetzt gar nicht in erster Linie. Der hätte bei mir als Mensch komplett verschissen, wer sich so verhält. Ich weiß. Das ist einfach ich kann es selber nicht beschreiben. Das ist einfach keine Haltung. Das ist einfach, das ist mies. Das ist so brutale Egomanie, die er da durchgezogen hat und zu der er dich auch gezwungen hat, dann, das empört mich richtig, wenn ich das höre. Ja, das haben viele gesagt. Es ist das alte Lied, wenn es dann nur mal passiert ist, er hatte seinen Spaß beim Sex, dann muss er auch seine Verantwortung tragen für das Kind. Und Studium hin, Studium her, ja klar, es wäre besser gelaufen anders, aber es geht dann auch irgendwie. Es gibt so viele junge Eltern, die das auch schaffen. Ich weiß, das habe ich mir auch, wie gesagt, meiner Freundin auch, sie hat zu mir auch gesagt, ich stehe hinter dir, wenn du das Kind bekommst, aber ich stehe auch hinter dir, wenn du dich dagegen entscheidest. Und sie hat auch gesagt, sie ist auch früh schwanger geworden und ohne Mann. Also nochmal gefragt, da in der Phase, wo es so hin und her ging, da warst du eigentlich, wenn du für dich ganz alleine hättest entscheiden sollen, hättest du dich für das Kind entschieden? Ich weiß es nicht genau. Wegen den finanziellen und so ein Kind, weil ich habe mir halt immer so, das weiß ich nicht, das träumt ja jede Frau, wenn man ein Kind hat, dann möchte man alles geben und versuchen und nicht auf jeden Cent achten zu müssen. Und ja, aber das sind so Idealvorstellungen, dass alles immer erst fertig ist und gesettelt ist. Und ich habe einfach das Angst gehabt. Ja. Echt. Einfach nur Angst gehabt, das Steffi, hat sich alles so falsch angefühlt. Also ich kann dich nur warnen davor und dich vielleicht auch ein bisschen aufrütteln. Der hat so wenig Achtung vor dir gezeigt. Das wird er in jeder Sekunde wieder tun, wenn eine ähnlich dramatische Situation kommt. Und eigentlich finde ich, müsste das einen nachhaltigen Riss bei dir verursacht haben, eine Erschütterung. Ich kann dir diesen Kontakt nicht ausreden, das steht mir ja gar nicht zu. Aber ich sag dir so, als ganz neutraler Beobachter würde ich sagen, hättest du gehen müssen danach. Weil so verhält man sich nicht, wenn man jemanden liebt, wie du es gerade beschrieben hast. Ich weiß, ich kann das auch nicht beschreiben, warum das ist. Weil wie gesagt, wir haben uns davor echt super verstanden und dann auf einmal kam diese Geschichte schwanger und auf einmal jetzt musst du, und er hat zu mir gesagt, hätte ich das von Anfang an sofort weggemacht. So wie wir das besprochen haben, also wie er es mit mir besprochen hat, von wegen kein Thema, wir gehen sofort dahin und machen Termin. Sagt er, hättest du das sofort gemacht, dann wäre das alles gar kein Problem gewesen. Aber seine Eltern, die haben ihn auch, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, ne? Aber seine Eltern, die haben ihn auch so unter Druck gesetzt. Nein, damit würde er. Wie aber immer. Ja, dann ist er aber auch, wie alt ist er? 23. Ja, okay. Also, da er ist ein junger Kerl, dann hat er sein eigenes Ding da durchzuziehen und sich nicht von den Eltern reinzureden. Ich weiß, denke ich ja auch. Ja. Ich meine, er wohnt noch zu Hause. Egal. Keine. Schon ein bisschen anders. Ja, natürlich. Ja, Steffi, du musst es jetzt natürlich für dich entscheiden. Du wolltest ja wahrscheinlich auch nur mal so eine Meinung von einem Außenstehenden hören. Ja. Die Entscheidung, wie du da weiter verfährst, das ist natürlich deine Sache. Ich wäre da sehr vorsichtig und sehr skeptisch. Im Moment ist es halt, er kommt halt nur am Wochenende, weil er ja, wie gesagt, unter der Woche studiert. Mhm. Und im Moment, also es hat sich nie wirklich so angefühlt, als ob wir überhaupt auseinander wären. Tja, wir reden noch so wie vorher, ja, können über alles reden. Ja, okay. Aber das ist ja deine Entscheidung. Du musst es ja entscheiden, was du willst. Du lässt dich da auch einfach so reinfallen wieder, glaube ich. Jetzt rennt mir meine Zeit weg. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. Hoffe, dass du zu einer guten Entscheidung kommst. Das hoffe ich auch. Und man muss ja auch so aus dramatischen Dingen auch immer irgendwie eine Lehre ziehen, dass es dir gelingt, da irgendwie für dich eine Sache rauszuziehen, die für dich gut ist. Das wünsche ich dir. Steffi, alles Gute. Ja, danke schön. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Hallo Ralf, 32. Hallo Domian. Hi. Hallo Ralf, um was geht's? Erstmal, wie geht's dir? Gut? Dankeschön, sehr nett, dass du fragst. Gut, das ist sehr schön. Mir geht's auch gut. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich habe mit dir vor 2 Jahren das letzte Mal gesprochen. Sag mal die Geschichte. Ich hatte meine Frau verloren. Die Dame ist sehr schwer an Krebs gestorben, 2007. Und habe sie 2 Jahre, 3 Monate gepflegt und dann ist sie an Streukrebs gestorben. Und ich habe mit dir davor gesprochen, bevor sie starb. Und sie ist dann nach unserem Gespräch, 2007 war das, 3 Monate später verstorben. 3 Monate. 3 Monate danach. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, habe ich gesagt zu dir, vielleicht melde ich mich noch irgendwann mal, ich weiß nicht, was jetzt passiert oder so, und habe dann mit dir gesprochen. Meine Frau hieß Rima, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst, hast mir auch eine Autogrammkarte geschickt. Ja, ich war, glaube, ich erinnere mich vage, nicht im Detail, aber wo du das die einigen Sachen gerade erzählt hast, ja, es dämmert so. Ja, genau, hast du mir noch eine Autogrammkarte mir und meiner Frau geschickt. Und heute bin ich wieder verheiratet und mir geht's sehr, sehr gut. das ist ja eine tolle Entwicklung. Ja, also, das hätte ich niemals gedacht. Ich habe damals mit gesprochen, ich habe halt auch immer gesagt, bei dir rufen ja viele, viele Leute an und manche Leute, die sind verheiratet und gehen dann fremd oder was weiß ich, was sie machen. Und da habe ich damals noch gesagt, ich verstehe die Leute nicht, die sollen dankbar sein, dass sie überhaupt einen Menschen haben. Und man weiß nie, wann das Leben zu Ende ist. Das kann von heute auf morgen zu Ende sein. Du hast dann ja eine sehr schlimme, damals wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit gemacht, durchgemacht. Du jung und deine Frau ganz jung. Wie alt ist deine Frau geworden? 31 Jahre, genau so in der Richtung hatte ich es auch in Erinnerung. Ja. Du hast sie gepflegt. Der Ausgangskrebs, was war das für ein Krebs gewesen? Nee, das hat angefangen in der Brust und dann hat es überall hingestreut nachher. Und da gab es dann absolut, also von Anfang an war es zu spät. Ja. Hattet ihr eigentlich auch Kinder? Nein. Das hatten wir nicht, nein. Wie lange hast du dann gebraucht, erstmal um so einige Maßen aus diesem Schock und aus diesem Drama der Trauer rauszukommen? Das ist ja das, was mich halt diese Geschichte, vielleicht kennst du das, what don't kill you, make you more strong. Und das ist auch meine Lebenseinstellung geworden. Was dich nicht umbringt, macht dich stark. Ich bin nicht hart, ich bin kein harter Mensch dadurch geworden. Ich bin sehr weich noch, aber ich bin sehr stark aus dieser Geschichte rausgekommen. Ja. Weil als meine Frau starb, in diesem Moment, ich war Gott sei Dank auch bei ihr. Ich habe ihr die Hand gehalten und das ist auch selten, haben die Ärzte gesagt, ich habe ihr die Hand gehalten und sie ist dann verstorben. Und ich war der letzte Mensch, den sie in ihrem Leben gesehen hat. Und das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ich bin, als sie dann starb, war ich glücklicher als davor. Weil sie einfach sich nicht mehr quälen muss. Weil es sehr schlimm war. Das war viel schlimmer. Und als sie dann starb, also waren auch Zeiten, hat sie auch zu mir gesagt, nur ein Beispiel, was weinst du denn? Ich sterbe doch nur, ist doch nicht schlimm. Du siehst mich irgendwann wieder, weil du lebst nicht ewig. Das waren die Worte meiner Frau. Du hast das gerade sehr, sehr drastisch ausgedrückt. Ich war, als sie gestorben war, in dem Moment glücklicher als vorher. Passt das Wort glücklich oder eher erleichtert? Falsche Wort benutzt, Entschuldigung, erleichterter, damit ich diesen Menschen, den ich so geliebt habe, nicht so quälen, weil sie sich so gequält hat, weil du ja gar kein Leben mehr hast. Also das Leben, was du hast, ist natürlich völlig verändert. Also sie hat schon dann immer Krankenhaus hin und her und das immer mehr. Ja. Und du siehst, glücklicher war das falsche Wort, verzeih mir. War das falsche Wort. Ich war einfach erleichterter und da ging ein schwerer, schwerer Druck von mir. Heißt das, dass dann gleich die Wochen und Monate danach du eigentlich relativ gut wieder in den Alltag gekommen bist? Ich habe erstmal 4 oder 5 Monate freigenommen. Natürlich war ich traurig und alles und so, aber irgendwie habe ich mich dann selber gewundert, wieso bin ich denn so stark? Warum zerbreche ich an dieser Geschichte nicht? Ja, was hast du in diesem, übrigens ein großer Luxus, ne? Wenn du so 4, 5 Monate freinehmen kannst, wie ging das von deinem Arbeitgeber? Das war kein Problem. Ich habe da, mein Vater hat gearbeitet in der Firma und kennt gut meinen Chef und der hat mir das freigegeben. Achso, was hast du denn in diesen 4 Monaten gemacht? Also ich sag dir ehrlich, die ersten 2 Monate habe ich mich eingeschlossen, habe ich niemand an mich rangelassen. Ich brauchte das und dann habe ich mir gesagt, ey, so kannst du nicht leben. Du hast deiner Frau was versprochen. Was hat das? Leben. Das hast du ihr versprochen? Ja, sie hat gesagt, du musst, versprech mir, dass du weiterlebst, dass du sauber bleibst, dass du keinen Mist baust und dass du wieder heiratest, wenn du irgendwann mal eine gute Frau kennenlernst. Das hat sie gesagt? Ja. Ja. Und das hat sie mir auch geschrieben. Und dann bin ich in Urlaub gefahren, einfach nur, um meine Frau zu besuchen. Sie ist nicht in Deutschland beerdigt, sie ist in Beirut beerdigt. Und dann bin ich nach Jordanien gegangen und habe da eine Frau kennengelernt. Ach so, gleich während dieses Besuches. Also du warst erst bei deiner Frau am Grab und bist dann nach Jordanien gefahren. Genau, da habe ich dann meine zweite Frau kennengelernt. Und die habe ich dann, das ist beachtend und so, ist ein bisschen anders. Da habe ich dann mit der Familie gesprochen und alles und dann waren die alle einverstanden und dann habe ich die geheiratet und sie ist dieses Jahr nach Deutschland gekommen. Bist du auch Araber von der Familie? Nein, gar nicht. Nein, ich bin Deutscher. Ach, du bist Deutscher, ja. Und dann habe ich meine zweite Frau geheiratet und das ging alles dann so schnell. Und dann habe ich nach einem Jahr des Todes meiner ersten Frau, habe ich dann auch erst geheiratet. Ja. Nicht, davor war erst Verlobung, nämlich musste man Sachen erledigen. Und das wollte ich halt sagen, mir geht's halt so gut und das verstehe ich. Bin dann selber über mich erstaunt, wie ich das alles so gemeistert habe. Jetzt sind 3 Jahre vorbei, ne? 2 Jahre. Ist 2 Jahre vorbei, genau. würdest du sagen, dass du jetzt auch mit deiner neuen Frau und deiner neuen Beziehung, jetzt wollen wir das Wort mal benutzen, richtig glücklich bist? Ja, ich bin richtig glücklich, weil jetzt kommt ja auch noch, wie das Leben halt ist. Meine erste Frau hieß Rima und meine jetzige Frau heißt Dina. Ach so. Das ist auch so... Eine gewisse Ähnlichkeit, ja. Sprichst du mit deiner jetzigen Frau über deine verstorbene Frau? Ja. Ja, das geht auch. Da ist sie nicht irgendwie, dass ihr das unangenehm nein. ist oder dass sie eifersüchtig ist darauf? Oder? Nein, gar nicht. Sie akzeptiert das. Sie sagt halt, ich habe auch meine erste Frau hat immer einen Platz in meinem Herzen. Das weiß sie auch. Mhm. Und sie und ich will meine Tochter, wenn ich mal Kinder haben sollte, damit habe ich noch ein bisschen Zeit, werde ich dann natürlich Rima nennen, wie meine erste Frau. Und jetzt hat das kein Problem. Mhm. Gab es Leute so in deinem Umfeld, in deiner Familie vielleicht, oder auch in Freunde oder Nachbarn, wo du gemerkt hast, die haben die Nase gerümpft, nach dem Motto, nun ist die gerade tot und dann holt er sich schon eine neue Frau aus Jordanien? Die Familie meiner ersten Frau waren überglücklich. Ah ja. Nur mein eigener Vater war erstmal, wieso, die ist doch erstmal gerade mal tot ein Jahr, wie kannst du das machen? Mhm. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ich muss doch weiterleben. Ich glaube, das ist absolut vermessen. Niemand darf darüber urteilen, wann man wieder sich auf eine neue Beziehung einlässt, wenn ein Todesfall vorgefallen ist. Das ist immer individuell und jeder hat das Recht, das für sich zu entscheiden. Da darf niemand urteilen darüber. Das wollte ich halt dir nochmal auch mich zurückmelden und dir sagen, dass es mir gut geht, dass ich das diese schwere Zeit das freut mich. Überstanden habe. Und ich bin auch kein Egoist. Nur manchmal ist auch so, ich fühle auch die manchmal kommt das, ich vermisse auch meine erste Frau, das ist normal. Mhm. Aber ich denke immer so, das Leben geht seinen Weg. Und manchmal geht das Leben Wege, das kannst du nicht ergründen und du verstehst nicht das Warum. Du musst es einfach nur akzeptieren und du musst Geduld haben. Und du musst einfach Geduld haben und dann auch ein sauberer Mensch bleiben und nicht durchdrehen. Und das habe ich halt getan und habe auch das alles, was meine erste Frau mir geschrieben hat in ihrem Brief, habe ich alles gemacht. Hat sie ein Vermächtnisbrief geschrieben, einen Abschiedsbrief für dich? Ja. Von dem du noch nichts, den du noch nicht kanntest, als sie noch lebte? Nein, den kannte ich erst gefunden, als sie tot war. Ach so. Und du hast mich an du hattest es auch gar nicht mitbekommen. Und du hattest es auch gar nicht mitbekommen, dass sie den mal geschrieben hatte. Nein. Und hast du ihn zufällig dann gefunden oder wie ging das? Nee, in den Unterlagen, so wie Briefe haben über unsere Zeit, wir waren ja 12 Jahre verheiratet, habe ich das gefunden. Und hab den dann gelesen. Das war erstmal natürlich wie ein Hammer. Boah, ich wollte gerade sagen, das muss ja auch dann wie lange war sie tot, als du es gefunden hast? 2 Monate. Boah, und dann findest du seinen Brief. Ja, aber der Brief war sehr schön geschrieben. Mhm. Und sie hat daran auch reingeschrieben, dann war das Letzte, was ich dann, hat sie reingeschrieben, wenn du eine gute Frau findest, heirate sie. Das ist nicht verkehrt. Super. Natürlich habe ich in dem Moment gedacht, ach komm, ich werde sowieso nie heiraten, ich habe sowieso keinen Bock mehr und das ist scheiße und ich will nicht mehr leben. War mir alles egal. Mhm. Das Gefühl hatte ich natürlich, klar. Und dann habe ich dann ein Jahr nach ihrem Tod habe ich wieder geheiratet. Und das Unglaubliche ist, ich habe geheiratet am 18. Dezember und meine erste Frau, also Rima, habe ich geheiratet am 21. Dezember, nur 13 Jahre früher. Also Ralf, ich freue mich sehr über deine Rückmeldung und freue mich sehr, dass es dir gut geht. Das ist sehr schön, das freut mich wirklich sehr. Ich wollte das nur auch mal sagen, weil wir hören ja viele Leute zu, ich sage halt, egal wie schwer das Leben auch wird und wie dunkel die Stunde sein wird, das ist wirklich wahr. Man lacht zwar manchmal oder glaubt es nicht in dem Moment, irgendwo kommt ein Lichtlein her, es ist wirklich so. Ja. Habe ich an meinem eigenen Leben gespürt und erfahren können und das ist eine wunderbare Sache, dass ich das erleben durfte. Ja. Schön, dass du angerufen hast, Ralf. Ja, wirklich, sehr schön. Gut, dann wünsche ich dir und deinem Team noch alles Gute, viel, viel Gesundheit und mach weiter so. Ja, vielen, vielen Dank. Und dir einfach nur, dir und deiner Frau Glück wünsche ich. Ja, danke schön. Alles Gute, Domian. Tschüss, vielen Dank. Ciao. Gut, tschüss. So, jetzt geht es weiter mit, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, was mit Martina. Martina, 50 Jahre alt. Hallo, Martina. Hi. Martina. Ja, was geht's bei dir? Ich bin ja jetzt schon fast überfahren. Ich dachte, ich komme gar nicht mehr dran. Hab dem Vorgänger ganz gut zugehört. Ja. Und nehme das mit dem Lichtlein auch wörtlich. Ja. Ich hoffe, dass für mich auch irgendwann mal ein Lichtlein wieder ist. Bei mir ist Folgendes. Ich habe mich total verliebt auf meine alten Tage, in Anführungszeichen. Naja, geht ja noch. Ist ja noch im grünen Bereich mit 50. Naja. Das Dumme an der ganzen Sache ist nur, dass dieser Mensch, den ich von ganzem Herzen liebe, schwul ist. Ach, Martina. Ach, du lieber Himmel. Wann kennengelernt? Im Dezember letzten Jahres. Wie kennengelernt? In einer Reha. In der Reha-Klinik. Mhm. Mhm. Und hat er dir das denn gleich gesagt, dass er schwul ist? Oder hat er dich so ein bisschen... Er hat mit offenen Karten gespielt. Ja, ja. Ja. Und ich hatte damit absolut keine Probleme, weil meine besten Freunde schwul sind. Ich arbeite im medizinischen Bereich und habe viele Freunde, Kollegen etc., die schwul sind und dachte mir, wunderbar, dann hast du wenigstens jemanden, mit dem du dich hier normal unterhalten kannst. Wann ist es denn gekippt, als du merktest, da ist mehr als nur vielleicht Freundschaft? Wie lange wart ihr da schon bekannt? Wir waren 3 Wochen bekannt. Mhm. Haben über Gott und die Welt gesprochen und haben uns dann irgendwann angeguckt und beide im Endeffekt gemeint, dass wir Lust aufeinander hätten. Ach so, also er ist nicht gänzlich schwul, sondern Bi-Mann oder wie? Er ist verwirrt, er ist weil es so weit gekommen ist. Jetzt drehst du noch die schwulen Männer um. Im Ernst, hat er bisher nur rein schwul gelebt oder hat er auch mit Frauen schon was gehabt? Er hat wohl mit 17 oder 18 mal versucht, mit einer Frau irgendwas anzufangen, weil es nicht klappte. Ja. Und ist seitdem schwul durch die Botanik gerannt. Hatte nur Freunde, langjährige Beziehungen. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass er jetzt im Moment auch eine Beziehung hat. Also schon lange eine Beziehung. Wie alt ist er? Der ist 40. 40. Er ist in einer festen Beziehung mit einem Mann zurzeit. Ja. Aber ihr hattet damals dann Sex miteinander? Ja. Damals und... Einmal bisher, oder? Nee. Wie oft? Ja. Wie? Mehrmals. Ach, mehrmals schon? Ja, ich war auch dort und er war auch bei mir. Und was sagt er denn, was er für dich empfindet? Er hat sich in mich verliebt, ist aber verwirrt und er hat das Gefühl, er liebt mich auf einer anderen Ebene. Also wir müssen irgendwo eine Ebene finden. Ach so, er ist gar nicht so scharf auf die Sexualität letztendlich. Ja, aber komischerweise, wenn wir zusammen sind, können wir die Hände eigentlich nicht voneinander lassen. Das ist ja das Dumme. Ja, geht das denn eher von dir aus? Ich glaube schon, ja. Ja, siehst du? Dann warte, dann nimm dich doch mal ein bisschen zurück und teste mal, ob das von ihm rausgeht. Vielleicht macht er es einfach nur dir zuliebe. Dass er jetzt meint, dass er eine Freundschaft möchte. Mhm. Ein Freund weiß ja auch Bescheid. Ja. Ich war ja sogar bereit, eine Dreierbeziehung zu leben, weil ich mich so verknallt hatte. Also er hat gesagt, er möchte eine Freundschaft, aber er möchte keine Beziehung. Das war am Anfang nicht so. Nee, aber jetzt, Anfang ist egal. Er Probleme mit seinem Freund hatte. Ja, aber jetzt, was ist jetzt? Jetzt möchte er bei seinem Freund bleiben. Jetzt ist es so, dass er sich für seinen Freund entschieden hat und mit mir nur eine Freundschaft möchte. So, das ist eine klare Ansage. Ja, und daraufhin habe ich zu ihm gesagt, gut, alles klar, muss ich mit klarkommen. Mhm. Obwohl er letzte Woche noch hier war und wir, ist ja auch egal, jedenfalls, da muss ich mit klarkommen. Mhm. Und dann rufe ich aber nicht mehr an. Da brauche ich erstmal den Abstand, um ihn so ein bisschen zu vergessen, weil ich kann keine Freundschaft zu jemandem haben, den ich liebe. Ja, und? Seitdem ist seine Pause. Nee, seitdem ruft er an. Das ist natürlich ein inkonsequentes Verhalten seinerseits. Wenn der wirklich das so will, was ich fast dann auch so glaube, dass er nur eine Freundschaft haben will. Und du sagst, dass du vielleicht auch ein bisschen Abstand brauchst. Verstehe ich auch. Ich würde es genauso sehen, wie du es sagst. Dann sollte er die Finger vom Telefon lassen. Komischerweise freue ich mich aber auch, wenn er anruft. Ja, klar freust du dich, aber es ist ja ein ständiges Hin und Her von Hoffnung und Enttäuschung. Ich mache mir natürlich ständig Hoffnung. Natürlich. Also versuche ich. Aber er möchte auch wissen, wie es mir geht. Ja, aber dann. Und er leidet, weil ich leide. Martina, dann musst du ihm klar machen, dass es einfach für euch beide gut ist. Und vor allen Dingen für dich, damit du nicht so leidest. Wenn ihr erstmal ein paar Wochen, mal 2 Monate oder so, einfach mal gar keinen Kontakt miteinander habt. Und dann guckt man, ob man dann vielleicht so eine platonische Ebene findet. Das musst du ihm klar machen, weil ich glaube, das ist für dich das Beste, weil sonst bist du immer zu traurig und hin und her gerissen und. Ja, reißt immer wieder alte Wunden auf. Und lass die Finger von ihm, wenn er doch nochmal zu dir zu Besuch kommt, nicht rumgrabbeln an ihm. Martina, jetzt ist meine Sendung gleich rum. Ich wünsche dir alles Gute und gutes Gelingen bei der Sache. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema: Es gibt kein Zurück mehr. Einmal ist live wieder Fernsehen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen.